Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 874, an Schiller, Weimar, 16. Dezember 1802. Herzlich danke ich für den freundschaftlichen Anteil. Ein ganz kleines Mädchen ist bei uns glücklich angekommen. Bis jetzt geht alles gut, die Kleine wird sich ihres Andenkens recht erfreuen. Geh!